Golffeinde spielen immer gegeneinander. Verdammt. Besseres Handicap oder was? Ja. Er hat mein Handicap geschlagen. Dafür bringe ich ihn um. Hallo und herzlich willkommen zum Audiokommentar zu Das Verschwinden des Kone Edogawa, die zwei schlimmsten Tage seines Lebens. Wir werden heute als Team vom Conencast uns dieses TV-Special anschauen und unsere Kommentare dazu hinterlassen. Ihr könnt dann, wenn ihr das TV-Special habt, unsere Kommentare dazu hören, indem ihr, ich werde nachher einen Countdown starten, nachdem ich meine Mitmoderatoren hier vorgestellt habe, und wenn dieser Countdown bei 0 ist, startet ihr einfach das TV-Special, das Verschwinden des Kone Edogawa, und hört dann passend zu diesem TV-Special unsere Kommentare auf euer Ohr und könnt hören, wie wir dieses TV-Special finden, was uns gut gefällt, was uns schlecht gefällt und so weiter und so fort. Mit dabei ist heute auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo, freut mich dabei zu sein bei meinem ersten Audiokommentar. Ach, dein erster, ja, wunderbar. Und mit dabei ist auch unser Zahnarzt-Stargast Lukas. Hallo Lukas. Hallo alle miteinander. Genau, ja. Ja, heute das erste TV-Special überhaupt. Und als kleiner Hinweis noch vorab, wir schauen die Blu-ray bzw. Anime-on-Demand-Version. Also falls ihr die DVD-Version vom TV-Special besitzen solltet und das mit uns parallel schauen wollt, da gibt's dann immer einige kleine zeitliche Unterschiede, also müsst ihr häufiger mal auf Pause drücken und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja hoffentlich auch von den anderen Audiokommentaren, die wir schon gemacht haben zu den Filmen oder auch zur Magic Kaito Kid the Phantom Thief-Reihe. Ja, genau, also Blu-ray oder Anime-on-Demand wäre wünschenswert. Und ich sage, wir starten direkt durch mit dem TV-Special und drücken auf Start in 3, 2, 1, Start. So, da sehen wir schon einen interessanten Beginn. Geht gleich los. Ja, es geht los, oh Wunder, oh Wunder. Ja, ist immer so eine Sache, das TV-Special ist ja irgendwo zwischen Serie und Film angesiedelt und ich war hier sehr schockiert, als die Untertitel da waren. Ich weiß nicht so recht. Also. Ja, ich glaube, ich hatte dreimal versucht, Deutsch eins anzukriegen, nachdem ich endlich kapiert habe, dass danach endlich erst losgeht, ja. Aber was, ist das Japanisch, was die sprechen? Oder was ist das für eine Sprache? Es ist sehr, sehr leise. Ich schätze mal, es ist Japanisch, oder? Beziehungsweise, es wäre ja unsinnig, wenn man das Japanische nicht dann auf Deutsch synchronisiert hätte. Wahrscheinlich dann irgendeine andere asiatische Sprache. Ja, das meine ich aber auch, ja. Aber jetzt auch direkt klar, der Film, ihr habt nicht auf OMU geklickt oder so, sondern auf deutsche Sprachfassung. Kann natürlich sein, dass ihr OMU schaut, wir schauen die deutsche Sprachfassung. Ja. So viel auch nochmal dazu. Ja, jetzt bekommen wir auch endlich das Intro zu sehen, altbekannt aus der Kinofilmreihe. Irgendwann ist es soweit, dass man dann auch da mitsprechen kann und alles kennt. Ja, ja. Ging mir gerade ja, genauso. Ja, bald kennt man es auswendig. Ja, nach jetzt 20 Mal, wo man das mindestens mal gehört hat. Stimmt, zum 20. Mal, ne? Tatsache. Na, ich war ja aber echt froh, ab Film 18 hatten die ja ein abgeändertes Intro, wo auch nicht mehr die Gadgets erklärt werden. Ja, Gott sei Dank. Da war ja dieses Ganze mit Organisation und Akai Shuichi und FBI, weil die da vorkommen. Da war ich, also das Intro, da habe ich gefeiert, als endlich nicht mehr dieses Ganze hier kam. Super praktisch, ja, ja. Ja, lass sie machen, lass sie alles erklären. Ja, das TV-Special sollte ja eigentlich nicht der erste Berührungspunkt mit Detective Conan sein, als Fan oder Neu-Fan, sag ich mal. Von daher ist es auch ein bisschen unnötig, die Gadgets, wie gesagt, schon zu erklären. Bei den Filmen kann ich es ja noch vertreten, aber hier dieses lange Intro immer, ach, keine Ahnung. Übrigens, CGI-Fußbälle sind immer noch eine Geißel der Menschheit. Immer die Animationsqualität, ja, ja. Einfach weggucken. Einfach weggucken. Aber echt, es gibt nichts Schlimmeres als die CGI-Fahrzeuge und Bälle, in meiner Meinung nach, weil die den Stil einfach so komplett brechen. Vor allem die Fahrzeuge sind schrecklich. Also, hier kann ich es auch vertreten, aber... Das passt überhaupt... Ah, nein. Ja, gut, man kann sich dauerhaft darüber aufregen, aber... Besonders schlimm war das in Film 7 mit Hejis Motorrad. Ja, das ist ein wunderschöner Film. Gott, oh Gott, ja. Extrem hat man das natürlich gesehen im Film Der elfte Stürmer, ja. Da war es ja dann dermaßen drin, was man wirklich auch, wenn man jetzt nicht das Auge drauf hatte, ja, immer gesehen hat. Wo die Detective vorher zum Anfang dribbeln. Ugh. Oh je. Der Professor. Ja. Nein, die Organisation. Ja. Ich muss übrigens sagen, ich fand Ice Kleidung da sehr interessant. Also dieser weiße Kittel da so, als wäre sie gerade aus der Organisation gekommen. Ja. Keine Ahnung. Ja, jetzt eine andere Kleidung, immerhin. Im Prinzip eine direkte von dieser Laborkittel-Rollkragen-Pullover-Kombo, die sie ja immer im Intro anhat. Oh ja. Nur als Kind diesmal. Gott hilf, ja. Oh Gott, Yoko Okino, ja. Darf nicht fehlen. Daran merkt man aber auch, es ist quasi ein Filler, ne? Also so übertrieben wird das ja im Manga oder in Anime-Folgen, die auf Manga basieren, nicht dargestellt. Ich möchte hier nochmal sagen, ich finde japanische Badehäuser, das gesamte Konzept, das finde ich irgendwie komisch. Ich könnte das nicht, ehrlich gesagt. Auch wenn das für die normal ist, aber ich könnte das echt nicht. Ach, das geht schon. Hast du das schon mal gemacht? Ich kenne das nur in Island. Da waren wir in so Onsen und da ist man ja auch nackt. Also diese Vulkanbäder. Ja, aber war das wirklich hier so? Ich meine, das ist ja nicht, Onsen ist ja entspannt, aber das hier ist ja wirklich ein öffentliches Waschhaus, wo man sich auch wirklich waschen soll. Ja. Und ich meine, solche heißen Quellen in Island sind ja eigentlich eher wie Whirlpools. Ja, aber es ist ja wie im Fitnessstudio oder so, wo du dann dich zusammen mit anderen duschst, ich meine. Oder im Schwimmbad halt. Ja. Ne? Ja, Ja, also jetzt Conan. Beginnt das große Wirrwarr, muss ich sagen. Also, ja. Warum ist Conan da im Eingangsbereich halb nackt mit nur einem Handtuch bedeckt und die Leute da alle angezogen? Das ist ein bisschen merkwürdig. Na, das ist ja der Bereich. Na, okay. Jetzt darf ich gerade mal fragen, habt ihr denn das TV-Special vorher jetzt schon einmal gesehen oder ist das euer erstes Mal? Ich habe es einmal gesehen vor ein paar Jahren und dann und jetzt aktuell mal durchgeskippt vor kurzem. Ja, ihr habt es auch schon gesehen. Ich habe es auch einmal gesehen, ja. Also, aber ich habe das meiste schon wieder vergessen. Als, dass das jetzt das erste Mal zu schauen, wäre wirklich ja waghalsig, sage ich mal. Also auch an euch als Zuhörer, falls ihr das TV-Special noch nicht kennen solltet, jetzt abbrechen, den Audiokommentar später zu Ende hören und lieber vorher das Special einmal so schauen, weil also ich finde das ja sehr verwirrend, um das vorwegzugreifen, oder nicht? Doch, ja, ich finde das auch. Vor allem jetzt mit unseren Kommentaren noch im Ohr und so weiter, das ist natürlich dann nochmal eine zusätzliche Belästigung hier, sag ich mal, ja. Das war übrigens in dem Band, wo dieser im Manga der Fall in den heißen Quellen war. Da war übrigens Aoyamas Todesbild sehr ähnlich. Da ist er auf der Seife ausgerutscht, wie Con hier gerade hingefallen ist. Ah, ich erinnere mich, ja. In Aoyamas Todeszeichnung immer. Welcher Fall war das? Das war dieser Fall in dem heißen Quellebad, wo Con ja auch Ai und Ayumi nackt sieht. Wenn wir uns an diesen tollen Fall erinnern. Ah, wo? Ja, okay. Den Fall, das ist einer der Fälle, den ich absolut am meisten hasse. Wo die beiden ihn dann später noch reinlegen und ihm irgendwas hinten reinstreuen, ja, oder so, ne? Chili-Pulver oder was? War das der Fall? Ja, richtig. Ja, die beiden, also ich glaube, das war eher Ai und Ayumi durfte einfach nochmal mitgucken. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Okay, dann war es Ai. Einen guten Blick auf die Ware werfen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Conan in einem fremden Auto. Mit einem Bekannten? Ich meine, der Titel des Specials greift es ja schon vorweg. Also das Verschwinden des Conan Idogawa heißt ja, er muss irgendwie von der anderen Gruppe wegkommen. Und das ist ja offenbar jetzt der Fall. Scheinbar. Ja, scheinbar ja. Ist die Frage, wann die zwei schlimmsten Tage seines Lebens sind. Aber das sind wahrscheinlich die beiden Tage, an denen das Special spielt. Spoiler nie. Spoiler, der Titel ist eine Lüge. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was so schlimm daran ist, wenn ein kleiner Junge ins Schließfach guckt, also, oder daneben steht und skeptisch guckt. Naja, keine Ahnung, also, muss man ihn gleich entführen, ne, und umbringen. Machst du das nicht so? Nein. Oh. Aber ich gehöre auch nicht zu solchen zwielichtigen Gestalten an. Von daher bin ich noch nie in die Verlegenheit gekommen, jemanden entführen zu müssen. Ja, hat Conan sein Gedächtnis verloren? Gab's da schon mal so einen Fall damit? Das war dann Shinichi. Naja. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Spoiler. Und hier hat Conan auch sein Gedächtnis verloren. Oder auch nicht. Ich fand's eben nur gut, wo er gesagt hat, sag mal, du heißt doch Conan, oder? Und er dann, wie ist eigentlich dein Name? Ja, Conan? Bisschen komisch, wie die beiden damit umgehen, aber ja, lass sie machen. Was ein Dialog, ja. Dass die auch ein Kind einfach irgendwelchen Fremden mitgeben, ja? Naja, was heißt mitgeben? Ja. Die haben ihn einfach mitgenommen. Richtig, ja. Aber an der Rezeption scheint das ja bekannt gewesen zu sein, ja? Also das ist so ein Punkt, wo man dann schon ins Grübeln kommen konnte, wie oder warum Shinichi jetzt eine Nachricht geschickt hat. Naja. In den Trailern wurde es auch viel, viel heftiger verkauft, dass diese SMS total den heftigsten Verdacht aller Zeiten triggert bei Ran. Aber ich meine, wir sehen das ja. Aber diese triggert den heftigsten Verdacht in den Trailern, im Dings, aber dieses SLS nervt doch schon ziemlich, oder? Naja. Ich wollte gerade sagen, so ein Verdacht ist ja nicht wirklich da, also, ja. Aber wie gesagt, Trailer, ne? Ja, so wie es dann halt ist. Ein Trailer von Film 18 wurde auch so getan, als ob der Ichigenu Sniper die Identität von Conan kennt. Dazu haben wir auch einen Audi-Kommentar gemacht. Ja. Ich muss übrigens mal sagen, wir hatten ja schon mal in einem früheren Podcast, ich glaube News-Podcast war das, über die Klassifizierung gesprochen zwischen TV-Special, Film und so weiter und so fort, weil das hier ja offenbar so als Einzelprojekt gelistet ist. Aber ich meine zum Beispiel bei One Piece, habe ich dann rausgefunden, ist es so, dass da auch TV-Specials veröffentlicht werden. Also hier finde ich es ein bisschen fragwürdig, dass man das Wort TV-Special dann tatsächlich nicht damit reinwirft. Ja, ob das dann so ein Einzelprojekt bleiben wird oder ob man noch weitere TV-Specials dann irgendwann mal zur Veröffentlichung in Deutschland plant, ich würde es mir wünschen. Also ich meine, das Einzige, was es hier noch gibt, wäre die Episode 1, das Remake. Ja. Die anderen TV-Specials sind ja irgendwie 25-minütige TV-Specials, die vor irgendwelchen Kinofilmen erschienen sind. Zum Beispiel gab es TV-Special Black History, das halt vor Film 13 erschienen ist, wo nochmal die gesamte Organisationshandlung gerecapped wurde. Das waren auch, und das lohnt sich halt nicht als TV-Special nach Deutschland zu bringen. Da lohnt sich das hier und Episode 1, die haben ja auch Spielfilmlänge in Anführungszeichen. Aber die anderen lohnt sich ja wirklich nicht. Okay, ja, dann verstehe ich vielleicht doch, dass man das nicht als TV-Special extra nochmal kategorisiert, weil auch Episode 1 als Titel ja schon irgendwie klar ist und hier das Verschwinden des Conny Ogawa war. Ja, lässt man es halt irgendwo im Raum rumliegen, aber noch eine extra Kategorie dann dafür zu machen vielleicht. Na ja, okay. Aber bei One Piece, vielleicht gäbe es noch mehr. Aber bei One Piece sind die Specials doch Episode of Ruffy und dieser Kram gewesen. Deswegen, vom Titel her ist es quasi dasselbe. Ja, aber es sind ja auch mehr da, oder nicht? Ja, ja, so, da gibt's glaube ich, zu jedem. Oder so. Ja, ja, Episode of Nami gibt's noch und. Von da. Also es ist hier ein TV-Special, aber es wird hier nicht als TV-Special deklariert, von daher vielleicht, falls euch als Zuhörer hier diese Unklarheit stören sollte. Gut, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Kogoro bekommt einen Fall, ohne dass Conan in der Nähe ist. Wie wird das ausgehen? Das wissen wir, glaube ich, alle. Wir erahnen es. Mit der Frau haben wir jetzt auch den bereits zweiten Crossover-Charakter aus dem Film Key of Life, der im Japanischen auch von der Schauspielerin synchronisiert wird, Kanae. Vorher, der Fahrer war auch bereits ein Crossover-Charakter, der Hauptcharakter aus dem Film Key of Life oder Kaigo no Dorobo Method aus dem Jahre 2012. Und ja, das hier ist ein Crossover. Das merkt man vielleicht nicht und man versteht vielleicht nicht alles, aber das ist es. Das wird aber auch nirgendwo erwähnt. Nee, irgendwie nicht. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also das ist echt kurios, dass das nirgendwo erwähnt wird. Aber du sagst es ja schon, das ist vielleicht deswegen, weil die andere Serie so unbekannt ist. Ist es überhaupt eine Serie oder ein Videospiel oder was? Ein Film. Ein Film, okay. Weißt du irgendwas darüber? Das war ein Film aus dem Jahr 2012. Der war richtig erfolgreich. Es war ein japanischer Comedy-Heist-Film. So. Ja, okay. Und es gibt eben da die drei Charaktere, den Kondo, der am Steuer saß, als Conan bewusstlos war auf der Rückbank. Jetzt die Kanae hier und noch Sakurai. Okay. Die, wie gesagt, im Japanischen auch von ihren jeweiligen Schauspielern aus dem Film synchronisiert werden. Ja, aber ich... Ja, ist natürlich schwierig. Ich weiß auch nicht, warum es nicht als Crossover hier in Deutschland benannt wird, in Japan wahrscheinlich auch nicht der Fall, von daher. Ich meine, mich zu erinnern, dass da das auch nicht stand, in dem Titel hätte man das ja schreiben können oder so. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, Conan vs. Lupin der Dritte oder auch, was hatten wir noch, dieses Ebisu Special, das stand ja auch im Titel alles mit drin. Hier jetzt naja, das, überhaupt nicht. Das Naja, das Episode-Special war ja kein Special. Okay, dann war es vielleicht was anderes. Es waren ja nur längere Episoden. Hatten wir denn noch irgendwo ein Crossover? Ich glaube nicht. Oder Detective Conan vs. Who. Aber okay, ja. Das war der Fernseher. Jetzt kommen wir auch so langsam in den Teil, wo es weniger das Verschwinden des Conan Edelgewalls ist und mehr der Fanservice der Eiheilbacher. Ich finde das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also das finde ich ganz ordentlich. Also nicht wirklich störend. Also so, ja, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es kommt ja aber demnächst noch Grand Theft Haibara hier. Und dann. Das stimmt, das stimmt. Ja, da sage ich dann bei Gelegenheit was dazu. Ja, dass jetzt Ai und Kogoro hier zusammen ermitteln, ist ja auch eine ungewohnte Kombination. Finde ich aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen, weil es beides meine Lieblingscharaktere sind. Ach echt? Okay, cool. Erinnere mich ein bisschen an den Yoko und Higo-Fall aus dem Manga, wo die ein Pärchen sein sollten und Ai und Kogoro da auch so aufgebracht waren. Bei mir ist halt das Problem, Haibara und Kogoro sind jetzt nicht meine Lieblingscharaktere, sondern sie stehen eher auf der anderen Seite des Spektrums. Und deswegen. Aber vielleicht magst du den Crossover-Charakter, der noch mit dabei ist. Wie auch immer sie noch heißt. Gab es eine Namensbox? Keine Ahnung. Nee. Ist aber auch, ich sag mal, bei den Charakteren einigermaßen irrelevant, wie die heißen. Man kennt sie halt. Und sind auch nicht so viele, dass man sie durcheinander bringen könnte. Ich denke auch, sie wäre Detektiv. Wem das Auto wohl gehört? Die doppelte Brille, unverkennbar. Ja. Ist das so bequem, eine Brille auf eine Brille zu setzen? Nee. Ich denke mal nicht, auch im Kino mit 3D-Brillen und so weiter. Ich trage jetzt keine Brille, von daher ist das für mich kein Problem, aber. Ja. Ich trage auch keine Brille, aber mein Bruder, der hat das Problem und ihm nervt es nur. Ja. Und dann mit Brille und Radarbrille obendrauf noch Auto fahren? Ja, kann man machen, sollte man wahrscheinlich eher nicht. Das ist wie mit. Ja, wie mit Virtual Reality Brillen, dann kannst du auch mal Auto fahren. Ja, Kogoro und die Frau alleine, dürfte eigentlich auch nicht gut gehen. Typischer Kogoro. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Hat das Handy eigentlich keine LED, mit der man ein Licht machen könnte? Muss das mit dem Bildschirm gemacht werden? Ja. Von diesem Raum. Ist es nicht einfach nur ein weiteres Apartment nebendran? Eigentlich, von der Bauart ja. Schon, oder? Ja. Agatha am Steuerei mit der Radarbrille. Oje, der arme Kerl. Dieses Kondo-Mysterium hat auch ein bisschen was von Film 18, finde ich, wo der eine Scharfschütze, ich weiß nicht mehr, wie der genannt wurde, aber da gab es ja auch so ein Mysterium oder Hype um den, sage ich mal. Naja, gewisse Ähnlichkeiten. Wisst ihr noch, wie der hieß, der Scharfschütze aus Film 18? Der amerikanische, Timothy Hunter? Ah, Hunter, ja, stimmt. Oder der echte Scharfschütze? Nee, ich glaub, der Hunter war das, ne? Der in der Mitte des Films gestorben ist. Ja. Der Hunter, ja. Übrigens, ich habe mir gerade noch mal den Wikipedia-Artikel zu Key of Life durchgelesen. Und dabei ist mir jetzt auf, das habe ich vorher nie gemacht, dabei ist mir jetzt aufgefallen, wie sehr das hier ein Crossover-Remake ist. Weil im Film ist es nämlich halt so, dass der Kondo hier, der halt ein Assassine ist, in einem Badehaus ist und mit dem Sakurai, dem Schauspieler, hier auch noch auftaucht, die ziehen sich halt in der Nähe voneinander aus und der Sakurai denkt sich, seine Klamotten sind ja geil, und dann rutscht der Kondo halt aus auf ein Stück Seife und schlägt sich den Kopf und hat wirklich Amnesie. Ah. Und der Sakurai nutzt das aus und vertauscht ihre Schließfachschlüssel und klaut dem Assassinen dann seine Klamotten und Autoschlüssel und so und lebt von seinem Reichtum. Und der Assassiner hat aber wirklich Amnesie. Und die Kanae ist ein Magazin von einem Magazin und heiratet Kondo am Ende irgendwie. Und dann Hijinks ensues, würde man so sagen. Aber das, also im Prinzip ist das hier quasi ein Crossover-Remake. Schrägstrich Hommage, aber nicht wirklich Hommage, wenn die ja alle da mitspielen. Parodie vielleicht schon? Naja, nicht ganz, ne, aber. Ja, doch, eigentlich auch so ein bisschen Parodie, aber halt. Dafür, dass es zum 20. Geburtstag von Detektiv Conan gemacht wurde und nicht, keine Ahnung, zu Key of Life. Aber es ist hochinteressant, aber dafür, dass es mit keinem Wort in irgendeiner Weise erwähnt ist, ist schon merkwürdig. Ja. Aber ich meine, es ist ja nicht einfach nur Zufall alles. Wenn selbst die Schauspieler die Rollen synchronisieren, das ist ja einfach. Ja, klar. Also, wenn das jetzt auch Zufall sein soll, dann ich bitte euch, also das kann nicht sein. Also ich meine, wenn ich das richtig gelesen habe, laut dem englischen Wiki, auch wenn da keine Quelle angegeben ist, hat Gosho auch mit dem Drehbuchschreiber von dem Film zusammengearbeitet, um das hier so ein bisschen die beiden Universen so verbinden zu können. Also. Aber ist dann ja offenbar sehr gut gelungen. Wie gesagt, das. Ja, das. Also ich meine, wenn man es nicht wüsste, dann kann man es auch ignorieren, technisch gesehen. Haben wir ja bisher. Ja. Beim ersten Gucken wusste ich das auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht, nein. Das gibt einem nur halt mehr Hintergrund. Also von daher kann ich schon verstehen, dass sie es nicht gleich Detective Conan vs. Key of Life genannt haben. Ja, vielen Dank fürs Nachschauen. Das ist ja super interessant. Also super Hintergrundinformation hier. Vielleicht gucke ich mir den Film mal an, aber der ist halt nur in Japan rausgekommen. Ja. Müsste man importieren. Ein Anruf und dieser Truck ist da wie aus dem Nichts. Ja. In Japan fahren die halt 200 Sachen. Ganz klar, ganz klar. Das ist eine deutsche Autobahn, da geht das. Ich finde übrigens, es ist allgemein ein bisschen viel Autorennen und Auto hier, Auto da. Hätte man auch ein bisschen reduzieren können, oder? Also, weiß nicht so recht. Also ich finde es ja bemerkenswert, dass der Professor sich hier betteln will, ja, aber ich hätte vielleicht einfach mal auf die Bremse getreten oder so. Stimmt überhaupt, also. Obwohl das da was bringt, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das ist aber wirklich das erste Mal, wo der Käfer mal so richtig zerstört wird. Ja. Ne? Das ist also ein absoluter Totalschaden. Ja, gleich ins Wiki eintragen. Ja. Totalschaden. Ja, und ich sag mal so, der Sturz. Hat er das Auto danach repariert oder sich ein neues gekauft? Also ganz ehrlich. Also in den neuen Episoden gibt es dann ein Polo oder etwas ähnliches, ja, für den Professor. So ein Porsche oder was? oder ein Chevrolet. Ja, also so viel Erfolg, wie er mit seinen Erfindungen hat, wird das sicherlich nicht so einfach. 356A, um ein bisschen zu trollen. Ach nee, Agatha ist ja der Boss. Nein, ist er nicht. Genau. Sagst du. Sagt Gosho Oyama. Vielleicht hat er das aber nur gesagt, um zu trollen. Ne? Wer weiß. Ich muss übrigens mal hier loben mit den Untertiteln. Finde ich sehr gut gemacht. Ich meine, bei Film 19 hatte ich mir noch drüber beschwert. Oder war es Magic Kaito? Ja, irgendwo hatte ich mich auf jeden Fall beschwert, dass mit den Untertiteln ein bisschen geschlammt wurde. Hier finde ich das sehr schön gemacht. Also selbst so Sachen im Hintergrund, jetzt hier Explosion und so weiter. Quasi alles untertitelt, was man so nicht lesen könnte. Gefällt mir gut. Okay, die Detail jetzt nicht, ja, aber... Ja, da weiß man ja, was das ist, ja. Das weiß ja jeder, also ich bitte euch, ganz ehrlich. Das könnte ich blind schreiben. Könntest du das schreiben? Nein. Also Detektiv Conan geht noch, aber Detektiv Mori, da hört's dann auf. Da ist das Ende. War es ein Zufall, dass er ausgerechnet das aufgeschlagen hat, du? Naja. Tragen eigentlich die Schüler gar keine Schuluniform? Mal so. Nee, in der Grundschule nicht. In der Grundschule nicht? Okay. Naja, ich glaube, das kommt auch drauf an. Es gibt durchaus Kindergärten oder sowas, kenne ich das, da tragen sie schon wieder so gleiche Pullis oder so. Also in der Kindergärten tragen ja in Japan alle diese blöden gelben, ja, Mützen, genau, und die blauen Jacken. Bekannt aus dem Kindergartenfall, ja. Aber trägt nicht Conan... Ja, bekannt aus jeder Manga-Serie tatsächlich, wo mal ein Kindergarten-Kid vorkommt. Die sehen immer so aus. Also ich habe das ja zuerst erstmals bei Conan gesehen und ich dachte so, ja, das ist jetzt irgendwie so ein Ding von einem Kindergarten, aber das ist ja wirklich durch alle Mangas, die ich bis jetzt durchgelesen habe, immer konstant so ein Outfit. Bei Shin-Chan ist das auch so, ja. Aber trägt nicht Conan eine Schuluniform oder was hat er da als Standard-Outfit an? Nee, alte Klamotten von ihm sind da. Das sind nur alte Klamotten, die sieht so aus wie die Schuluniform, okay. Ja, aber ich dachte... Ein ewiges Mysterium gelüftet hier, danke Lasse. Ja. Ich glaube, irgendwann mal in der deutschen Fassung wurde mal gesagt, sogar meine alte Schuluniform passt noch oder so. Ah, okay. Aber ich glaube im Original sagt nur meine alten Klamotten passen noch. Boah, das ist Feinheiten, aber also, wo ist der Unterschied? Das ganze Outfit ist ja sowieso basierend auf einem... Es gibt in Japan so ein Fest für heranwachsende Kinder, wo die alle sich so besonders anziehen und dann Fotos gemacht werden vor so einem Tempelhintergrund. Und Cons Outfit ist ja basiert ja auf was Gosho früher als Kind anhatte, zu diesem Anlass. Also stellt sich mal, dass es innerhalb der Geschichte auch für irgendwie so einen besonderen Anlass von Shinichi, als er noch wirklich ein Kind war, mal die Klamotten davon waren. Und er jetzt einfach als 16-Jähriger automatisch zu dem Anzug greift, weil ihm das am normalsten erscheint, nach 2 Jahren als Oberschüler rumlaufen. Ja, da hat Aoyama wahrscheinlich ganz früher gar nicht drüber nachgedacht, hat einfach irgendwas halt gezeichnet. Nee, das war ja auch noch die Zeit, wo Con fast immer nur das Standard-Outfit hatte, weil das ist ja bei anderen Manga sehen auch, dass die Charaktere halt ein Standard-Outfit haben. Um halt auch im Gedächtnis zu bleiben von den Lesern, dass sie halt wissen, ah, das ist der Charakter und das ist der andere. So etwa, wenn die immer wechselnde Outfits haben, ist ja auch ein verwirrender Aspekt mit dabei. Ja, das ist auch die Zeichnung. Ich meine, du musst immer nur dasselbe Outfit zeichnen. So im Mangaka ist das sicher auch einfacher. Zumal kann es doch sein, dass es von Anfang an ja gar nicht dazu gedacht war, dass Conan doch so eine enorm große, populäre Serie wird und dementsprechend auch so lang fortgesetzt wird. Ja, da kommt noch dazu, ja. Der arme Kokoro, total überfordert. Ja, Teenager halt. Wie heißt dieses Haus, wo sie hinfahren? Ich hab das Red bis Brick, jetzt noch nicht. Yokohama Red Brick House. Red Brick. Warum man das denn jetzt Englisch lässt? Obwohl, Ortebezeichnungen sind ja meistens dann auf Englisch irgendwie gelassen, ne? Ja. Naja, also es heißt wahrscheinlich im Japanischen auch auf mit dem englischen Namen. Okay. Weil's, ja, sicher. Weil es halt mit roten Backstein ist. Ich glaube nicht, dass die in Japan vor dem westlichen Einfluss ein Wort für Backsteine hatten. Ich weiß gar nicht, ob die ja Backsteine hatten. Nee, ich glaube nicht. Hatten die vor der Westöffnung Backsteine in Japan? Nö. Eigentlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Keine Ahnung. Wahrscheinlich dann einfach Redo Buriku. Ja, weil also ich meine, zum Beispiel für Deutschland wäre es, fände ich es ungewöhnlich, wenn Ort oder so Orte nach englischen, mit englischen Begriffen benannt sind. Naja. Das Ding ist ja, Japanisch hat sehr viel mehr Lehnwörter als das Deutsche, ne? Ja, von daher also andere Länder, ne, das kann ja immer unterschiedlich sein, aber es ist ja bei Detective Conan auch häufig so, dass viele englische Begriffe da mit reinfließen. Sky Tree, Tower oder wie auch immer die Türme da alle heißen. Belltree heißt er. Skytree heißt er im Original. Und da heißt auch wirklich okay. Tokyo Skytree im Japanischen. Habe ich beide durcheinander geworfen, oh Gott. Ja, es soll halt Englisch, es soll halt international. In Frankfurt heißt es auch Main Tower. Aha. Ja, richtig. Ja, okay. Hier habe ich geschlagen. Stimmt. Allgemein die ganze Frankfurt ist ja auch der Commerzbank Tower, der Messe Tower. Aber auch irgendwie, die wussten auch nicht ganz so, was die mit RAN anfangen sollen. Deswegen haben sie einfach den ganzen Film wütend und checkt nicht, was los das, ist. Das ist ein guter Begriff, dass sie nicht wussten, was sie mit ihr anfangen sollen. Ja, nee, das trifft's gut. Dafür wussten sie, was sie mit Ei anfangen sollen. Das klingt ja sehr doppeldeutig, aber okay, lass es mal so stehen. Ja, es ist natürlich dem geschuldet, dass sie als Drehbuchschreiber halt dadurch, dass RAN nicht eingeweist ist, kann sie natürlich nicht so wissentlich in die Handlung eingreifen, wie Ei das ja, kann. Ja, auf jeden Fall. Dass ja. sie eben Identität weiß. Deswegen ist es für die Schreiber wahrscheinlich einfacher. Es war lebensgefährlich und dumm. Aber müsste denn ihr jetzt nicht klar sein, dass das Mädchen von diesem Käfer eigentlich die war, die eigentlich sie verfolgt hat? Na, ich meine. Ja, eigentlich könnte das schon. Sie wurde ja eigentlich von diesem Käfer verfolgt und ich meine, der Käfer steht direkt vor der Nase. Eigentlich ja. Irgendwie ein bisschen unlogisch, oder? Das war so ein bisschen verpeilt gerade. Aber ich will mich da nicht festlegen, weil es hier so viel durcheinander. Ja, jetzt siehst du auch den Käfer noch nicht. Von daher könnte es auch einfach nur ein verwahrlostes Mädchen. Ja, es war so in der Kurve. Ja, tricky, ja. Ich frage mich, was das mit den Filmschreibern und so ist und mit all die auch irgendwelche fährt. Im Lupin-Film fährt sie irgendwie eine Harley Davidson und sagt, ich hatte früher mal eine, hier fährt sie Auto. Ja, ich finde das auch nicht in Ordnung, dass hier Kinder Auto fahren. Okay. Naja, das habe ich auch gemacht. Auf der öffentlichen Straße, wo es deutlich bergab geht. Ja, so ein Steilpass am Berg, warum denn nicht? Ja, ich meine, das war eine Leitplanke daneben und so weiter, aber. Und er ist eigentlich auch 18, okay, vielleicht hat sie einen Führerschein, glaub nicht. Aber. Oder ist sie 17? 18? Darf man in Japan ab 18 Auto fahren oder ab 21? Ich glaube schon ab 18. 18. Ja, okay, vielleicht kann sie Auto fahren. Darf sie vielleicht sogar. Offiziell, aber sie ist halt jetzt naja, aufsehen eines Kindes. Wenn du als Sechsjährigen ans Steuer setzt, kommt er trotzdem nicht an die Pedale und kann über das Steuer gucken. Ja, also von daher. Das stimmt übrigens, wie ist sie an die Pedale gekommen? Naja. Ah ja, jetzt sieht man's. Gibt nur ein Gas, Vollgas. Naja, man sieht ja, wie sie fährt, ne? Ja. Einen Stein drauflegen, fertig, aufs Gaspedal, zack. Findest du das auch wieder schlechtes Vorbild, oder was? Ja, ich wollte es nicht so genau sagen, aber... Als ob da ein Kind ernsthaft guckt und sich denkt, ja, das mache ich. Ja, man weiß nicht, in Deutschland muss man überall anschreiben, bitte nicht nachmachen und so weiter und so fort. Da darf man nicht. Ja, aber den Fahrstil, okay, würde ich jetzt auch nicht dazu neigen, das nachzuahmen. Und ab wann ist die Blu-ray oder DVD freigegeben? Ab 12? Ja, es sieht okay. So aus. Ja. Übrigens finde ich schade, dass in der DVD oder Blu-ray kein Booklet mit dabei ist, sondern nur in Anführungszeichen ein Poster, das dann allerdings, aber wiederum sehr ja. Schön ist. Ja. Also ich habe, obwohl ich mich über das Poster sehr gefreut habe. Hast du schon aufgehängt? Ich hab's schon eingerahmt, ja. Ah, okay. Also ich hab noch Werbung in meinem DVD-Dings. Ja, exakt, ja. Ja, okay. Das ist bei den anderen DVDs auch mit dabei, aber ja. So ein Booklet, vielleicht auch um das Crossover hervorzuheben, wäre dann schon netter gewesen. Naja, jetzt richtig. Haben wir ein Poster. A3 ist das, ne? Und das zeigt das Cover des Films, oder des TV-Specials, Entschuldigung, kein Film. Ganz genau. Aber so wie ich das hier mitgekriegt habe von Kevin, haben sie ja auf der Rückseite schon etwas ältere Bilder verwendet, Artworks von Detective Conan. Und diese einfach genutzt, um und hier auf die Rückseite der DVD und der Blu-ray, glaube ich, hinzugefügt. Ja, zumindest bei den DVD-Versionen kann man das sehen, ja. Das, wie hieß das, das Hotel hier? Das Baker City Hotel oder was auch immer? Also das Restaurant heißt Arsene. Wie der Giftstoff. Das ist, nee, wie der legendäre Dieb Arsène Lupin. Stand nicht unten gerade dran irgendwie Baker City? Irgendwas? Ja, das ist das Gebäude, wo es drin ist. Das Restaurant okay. Ist anders. Baker City Center? Vielleicht ist es auch eine Anlehnung an Detective Conan, war da schon irgendein Fall drin? Weil das sah jetzt gerade so aus wie diese legendäre Szene. Das ist das Restaurant, wo Shinichi und Ranma sind. Ah, okay, das wollte ich nämlich wissen. Das ist dasselbe, ja. Da hat auch Shukichi Yumi den Umschlag gegeben. Wie ist die letzte Fahrt vom Chef? War das der Fall? Hieß das so? Ja. Wo Shinichi wieder verschwunden ist am Ende und nur der traurige Conan da stand. Ich glaube, entweder war es das Baker City Building oder das Baker City Center, weil eins davon ist im Film 1 das Ziel mit dem Kino und das andere ist, wo das Arsene drin ist. Der Anrufer hat offenbar auch einen Stimmverzerrer. Er ist ein starker Raucher. Kogoro vielleicht? Ach, hatte ich auch gerade gedacht. So, jetzt sind wir ja in der Phase, wo wir in die Vergangenheit schauen, wo die Vergangenheit so ein bisschen in die Gegenwart ja aufgerollt wird. Weil wir wissen ja, dieser Kurier war ja schon bei der Polizei zuvor. Ja, stimmt, stimmt, ja. Es sind so viele Zeitsprünge irgendwie drin. Ich ja, jetzt generell, dass da einmal wieder Cuts drin sind und dann wieder gewechselt wird, die Szenen. Ja, man kriegt das gar nicht so richtig mit, habe ich das Gefühl, oder? Habe ich gerade was verpasst? Ja, nach der Bombenexplosion. Nein, das ist manchmal sehr, sehr plötzlich, ja. Also, hätte man vielleicht besser ankündigen können, damit es auch dann vielleicht im Gesamtzusammenhang klarer wird. Oder also, schwarz-weiß oder mit so einem weißen Rand, dass man denkt, ah, okay, es ist auch die Vergangenheit. Naja. Ja, oder halt irgendwie ein bisschen länger dann das am Anfang einblenden, so schwarz und dann zeigen, jetzt ist Vergangenheit und dann mal wegen so ein ganzes Bild, aber ja, oder halt vielleicht drauf verzichten. Vielleicht zielen sie ja darauf ab, dass der Zuschauer vielleicht in irgendeinem Punkt einer fortgeschrittenen Handlung diesen Aha-Moment bekommt, ja. Ja. Da war es zumindest bei mir, ja, wo ich dieses Special jetzt zum ersten Mal gesehen habe, ja, da hat es auch ein bisschen gedauert, das muss ich schon ehrlich sagen. Ja, genau. Also, ja, ich ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht wollten die es so machen, dass es dann am Ende den Zuschauer klar werden soll, aber es sind leider noch einige Fragezeichen am Ende da oder während des gesamten Schauens. Das ist richtig, ja. Das ist halt schade, das sollte halt wirklich nicht sein. Und vielleicht ist das auch der Punkt, wo es halt dieses TV-Special so ein bisschen auch von den Kinofilmen unterscheidet. Weil die Kinofilme haben wirklich eine gute Logik, werden wahrscheinlich dreimal durchdacht, die ganze Story und so weiter. Hier vielleicht. Naja, ich würde auch sagen, hier ist es durchdacht. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich würde einfach sagen, das ist einfach dieses Gestaltungsmoment, was die Leute halt haben. Und dann haben sie sich halt entschieden, da diese Cuts reinzumachen und da in der Handlung hin und her zu springen. Ist ja auch ein Stilelement, was man nutzen kann. Aber ist halt nicht so gelungen. Ja. Wenn man es benutzt, dann soll man es halt auch richtig nutzen. Also. Und dauerhaftes Hin- und Herspringen ist auch sehr, sehr schwierig zu benutzen, würde ich mal vermuten. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt kurz. Das Restaurant ist im Baker Center Building und im Film 1 war es das Baker City Building, was in die Luft gejagt wurde. Also waren wir da. Oh, wieso ist Ted Conan jetzt auf einmal wieder da? Ja, aber spätestens jetzt wird halt klar, dass es halt wirklich die Szenen davor, wo du mit dem Lastwagen durch die Gegend gefahren ist, vor dem Beginn des Specials spielten. Also, ja. Na, danke, Lukas, dass du darauf aufmerksam gemacht hättest. Ich wäre sonst jetzt erst wieder eingestiegen hier. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass dann alles nochmal so genau oder ziemlich genau nochmal dargestellt wird, wo man es halt eigentlich schon gesehen hat, aber dann ist es vielleicht auch deswegen geschuldet, dass die Zuschauer vielleicht erstmal sehen müssen, dass wir wieder hier am Anfang angekommen sind. Aber ich fand es dann doch ein bisschen lästig, dass ja alles nochmal so aufgefahren wird. Das ist auf jeden Fall notwendig, weil wir ja im Laufe des Specials ja nochmal in dieses Badehaus zurückkehren. Wo da nochmal genauer erklärt wird, wie Conan jetzt in dieses Auto auch genau kommt, ja. Die haben den ja nicht einfach nur Huckepack genommen und mit ins Auto getragen, ja, da ist ja noch einiges passiert. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber vielleicht ist es auch gut, den Film oder das Special deswegen 2, 3, 4 Mal zu schauen. Vielleicht ist das gerade der Bonus vom Special, dass man den immer und immer wieder schauen kann. Man findet immer was Neues, neue Zusammenhänge. Ja, zum Beispiel das jetzt, dass Conan gefragt wird, wie er heißt und so weiter, das wissen wir ja noch alles. Und langsam soll selbst den Letzten klar werden, ja, das ist das Gleiche. Ja, die Szene war im Auto war jetzt eigentlich überflüssig, weil da wurde exakt nochmal dasselbe gezeigt wie vorher. Das ist richtig, ja. Vielleicht wollen sie noch mal ein bisschen Zeit füllen. Ah, Mist. Wir sind nur bei 88 Minuten, ach, die schneiden wir nochmal mit rein. Mensch, hätte man Ranner noch ein bisschen durch die Gegend fahren lassen können oder sonst was. Ran komm nochmal von der Schule nach Hause, ich bin immer noch sauer. Ja. Ah, ja. Und Kokoron nochmal, ah, dieses Mädchen. Wird immer mehr wie gemacht. Ja, ja, oh Gott, oh Gott. Das will man aber nicht, ich bin hören. Der Meinung, beim ersten Mal, wo man das alles gesehen hat, hat man so ein bisschen die oberflächliche Handlung gesehen, ja. Und jetzt sieht man ja auch zusätzlich nochmal bei Kondo, wo er eben ein bisschen nachdenklich und misstrauisch geguckt hat, ja. Dass man da vielleicht von den einzelnen Personen nochmal die eigentlichen Schritte nochmal nachvollziehen kann. Von den Gefühlen her. Generell sind diese Rückblenden von Szenen, wo man dann nochmal das so leicht aus einem anderen Winkel betrachtet und auch so mehr sieht, als man vorher sieht, und mit neuem Verständnis, ja, sinnvoll. Aber eben zum Beispiel, wie das gerade die Autoszene zum Beispiel, beispielhaft jetzt. Ja. Ist ja zum Beispiel eine Szene, die man halt wirklich nicht nochmal gebraucht hat. Das ist richtig, ja. Aber ich meine, generell ist es natürlich gut und ein netter Kniff. Aha. Ja, jetzt wird klar, dass das hier wirklich eine richtige Verbrecherorganisation ist. Die Organisation? Die schwarze Organisation? Die Männer in Schwarz? Sind es vielleicht Rum und wer noch? Keine Ahnung, der Boss? Naja, das haben wir ja schon am Anfang. Dafür war das am Anfang. Das ist einfach nicht nur das Halbe, was einmal so angesprochen hat, sondern es war für die Zuschauer der subtile Hinweis. Ah. Nee. Genau wie am Anfang von Film 18. Ja. Oder wie Tobias Müller in der deutschen Fassung: Es ist doch nicht etwa das Werk von denen. Tadam-dam. Ja, gleich kommen noch Gin und Wodka um die Ecke gesprungen. Die sitzen im LKW. Oder die beiden aus Episode 5 aus dem Zug. Die komischen Gestalten. Ja. Boah, wäre das super, wenn das mal irgendwie aufgegriffen wird, dass Goshen einfach irgendwie einen Manga-Fall macht, wo Gin und Wodka einfach irgendwelche Typen, die so aussehen wie in diesen Anime-Versionen von seinen schwarzen Organisationen, ja, die einfach symbolisch abknallen lässt. Dann wäre Troll Nummer 1, also ganz ehrlich. Was sind das eigentlich für Spinner? Keine Ahnung. Ach, die heißen auch Gin und Wodka und daher wusste Conan die Spitznamen. Aha. Oh Mann, ja. Ja, jetzt wird so ein bisschen. Ja. Aber schön Schlaftablette auch in den Wein, ne? Also ich weiß, ob das so gut ist. Schmeckt gut. Mord im Weinkeller, sag ich nur. Ach nee. Mord im Haus mit dem Jungen, der Amnesie vortäuscht. Teil 1. Aber ich finde auch, Connens Stimme wirkt hier wirklich so, als hätte er Amnesie und könnte sich an wirklich nichts mehr erinnern. Also ich weiß ehrlich gesagt der Meinung, Er hat das von der Stimmlage her, ja. Ich weiß nicht, ob das beim Original, beim japanischen Original auch so ist. Aber ich bin jetzt der Meinung, dass er jetzt immer noch so, scheiligheit tut, ja. Dass er immer noch versucht, seine aktuelle Situation immer noch so rüberzubringen, anstatt seine klare, strikte Haltung, ja. Seine, vom Wissen her geschuldete Weise. Naja, aber am Anfang, wo er bei Hybera vorbeigeschaut hat wegen der kaputten Brille, hat sie mich auch so ein bisschen gewundert, dass er auch trotzdem immer noch mit einer leicht höheren Stimme als sonst gesprochen hat. Also ja. Ich glaube, Tobias Müller kriegt das inzwischen anders nicht mehr ganz so hin. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er wirklich die Stimme hier bewusst so verstellt. Am Anfang hatte ich aber auch einige Bedenken von wegen Stimmlage, Stimmhöhe und so weiter bei Conan. Ich meine, ist natürlich auch schwierig. Man muss sehen, Tobias Müller macht das jetzt seit 15 Jahren. Conan Edogawa ist auch in der Zeit älter geworden. Und kann ich gut verstehen, dass er das nicht mehr hinbekommt, diese hohe Stimme zu sprechen, die eigentlich sonst ja eher, das ist ja quasi eine Rolle für Frauen oder ja jüngere, erwachsene Männer. Er will das ja auch nicht mehr so lange machen, hat er ja gesagt. Ganz genau, ja. Also ich muss ja sagen, ich habe das auch im Forum geschrieben, ich bin ja einer derjenigen, der Tobias, also ich kann seine Con-Stimme inzwischen nicht mehr ab. Deswegen gucke ich die Filme und so nur noch einmal auf Deutsch und dann noch auf Japanisch. Und ich bin auch dafür, dass man ihn dann irgendwann demnächst austauscht gegen eine Frau. Also das hat jetzt, dieses TV-Special, die Leistung hat jetzt meine Meinung nicht gerade umgedreht. Über seine Con-Stimme. Geht es jetzt generell um die Debatte, für Conan und Shinichi neue Sprecher zu finden oder jetzt nur für die Kinderstimme von Conan? Das ist eben die Frage, was Leute Ja. bevorzugen. Es gibt halt Leute, die sagen gleich beides neu. Und es gibt Leute, die sagen, Tobias Müller als Shinichi behalten und irgendeine Frau Con. Weil ich bin ehrlich gesagt der Meinung, wenn man da jetzt echt wirklich hier auf den Thomas Müller jetzt hier so rüberkommt, ja, und sagt, ja, wir brauchen dich nur noch als Shinichi, ob er dann nicht auch sagt, ja, ihr könnt mich mal, ja, und Ja gut, aber er hat eben selbst gesagt, dass er die Con-Stimme nicht mehr so lange machen will. das ist richtig, Und ja. wenn sie ihm dann sagen, hey, und wenn er dann sagt, ich will die Con-Stimme nicht mehr machen, und die sagen ihm, ja okay, besetzen wir um, aber willst du nicht vielleicht trotzdem den erwachsenen Shinichi noch weiterhin sprechen? Willst du die Rolle nicht weiter behalten? Ich weiß nicht, ob er dann nicht auch vielleicht sagt, ja gut, ich meine, es ist immer noch ein Engagement, was ich kriege. So viele habe ich nicht. Also. Naja, so viel hat er nicht, er hat einiges zu tun, aber okay. Aber Naja. Also im Vergleich zu den bewährten Synchronsprechern, die ja wirklich alles sprechen, ist er eher einer der weniger gebuchten. Da ist ein kaputter Käfer auch, ja. interessiert niemanden. Kommt nächstes auch jemand vorbei. Und da ist ein abgebrannter Chevrolet. Was macht der denn hier an den Bergpass? Ist das der Reiher Bergpass? Nein, weiß ich nicht. Musste ich nur gerade dran Sonst denken. müsste ich das Wiki-Artikel ergänzen. Oh Gott, nein. Übrigens einen sehr schönen, markanten Klingelton, muss ich nochmal dazu sagen. Also Freude, schöner Götterfunken ist das ja, die Europahymne. Ja. Obwohl die an diesem Punkt doch schon diese ganze Unterhaltung sind, sie werden doch dazu gezwungen von ihren Auftraggebern, oder? Na gut. Ja, Ach, ich muss mal aufs Klo. Ach so, ja, Wenn man jetzt Conan noch so ein bisschen hört, dann ist es wirklich, also. Ja, wenn man die Gedanken im Hinterkopf hat, dass man da vielleicht was drehen könnte, müsste, sollte, dann natürlich noch umso mehr. Naja, man, das fällt natürlich auch jetzt gerade wieder auf, wenn man die alten Folgen jetzt bei ProSieben Max laufen hat und dann jetzt diesen direkten Vergleich hat, fällt es natürlich auch noch mal ein Stück mehr auf. Als jetzt zum Beispiel als Film 19 lief das ja noch nicht auf ProSieben Max. Ach ja, richtig, jetzt wird hier noch random User-Code eingeschreibt, das hatte ich ja ganz vergessen. Ja, darf nicht fehlen. Auch schön, wie sie Shinichi schön ins Tropical Land Outfit gesteckt haben in der Rückblende. Aus irgendeinem Grund. Wieso, hat er das noch nicht so lange oder was? Kann das auch da getragen haben? Ja gut, aber ich meine, das haben sie natürlich einfach nur gemacht, einfach weil sie es können. Sie haben ihm auch die Titan Schuluniform geben können. Das trägt er bestimmt öfter. Das war wahrscheinlich genau direkt vor dem Tropical Land Vorfall. Nee, da war ja Yusaku, da sind sie ja in den USA, die Eltern. Und da war doch der Aquariumfall, nicht wahr? Gott, oh Gott. Ich möchte an dieser Stelle, wo der Aquariumfall erwähnt wird, nochmal betonen, wie toll Shinichis rote Jacke ist. So viel zu meinen Modetipps. Da haben wir auch die Farbseite zu in Band 84. Da haben wir auch einen Podcast zu gemacht, also könnt ihr auch gerne mal reinhören. Die ganzen Verweise hier, wie schön. Baker Milk. Haben das die Japaner eigentlich auch, dass sie keine... Ich weiß das von Koreanern, dass die 70% der Bevölkerung also keine Milch vertragen, weil ihnen da irgendein Enzym fehlt. Ich frage mich, ob es bei Japanern ist. Bei Japanern ist irgendwie durch den Westen aufgekommen, das haben die dann auch viel Milch getrunken. Keine Ahnung. Ach so, ja. Vielleicht hat sich das Enzym ja gebildet mittlerweile oder so. Aber es ist eigentlich, ist das ja das Laktatenzym. Und das bildet sich eigentlich nach der Geburt zurück. Nach der Geburt? Ja doch, wenn nach dem Kleinkindalter bildet sich das zurück, wenn du keine Milch dauerhaft trinkst. Ah ja, deswegen. Dann ist das in Japan wahrscheinlich nicht so. Ich finde das immer noch ein bisschen... Also das mit dem Handy, am Anfang habe ich mir jetzt auch schon gedacht, aber ich finde das immer noch hart lächerlich. Was jetzt genau? Dass er das da so rein... Dass er das Handy da so hinten ins Handtuch reinstecken kann. Ja, okay, ja. Also ich meine, das klemmt dann zwischen Hintern und Handtuch so fest, dass es dann nicht beim Gehen durch die Bewegung rausfällt. Also ich meine. Aber fällt es beim ersten Schauen wirklich direkt auf? Ich meine, ich wusste vor dem ersten Schauen schon, dass er nicht wirklich sein Gedächtnis verloren hat. Fällt das denn auf, wenn man das einfach so schaut? Ich wüsste das nicht, dass er sich das hinten reinsteckt und so weiter. Naja. Das wurde gezeigt am Anfang, ganz am Anfang. Ich weiß, aber ob man da die Augen genau darauf gerichtet hat, weil das war ja doch ein bisschen... Es ist in der Mitte des Bildes. Echt? Ich dachte, das wäre ja ein bisschen unbewusst so nebenbei geschehen. Okay. Nee, das war dieselbe Szene wie gerade eben. Dann weiß man quasi als Zuschauer schon von Anfang an, dass er sein Gedächtnis nicht verloren hat. Naja, wenn man daraus ich darauf glaube, also ich hab's... Ach, mein Gott, wann habe ich das denn da damals geguckt? Nee, gewusst? Ja, also... Also ich wusste es halt schon, weil ich das gehört hatte. Ich auch leider. Also das ist ja gerade der große Punkt hier im Special. Aber ich meine, er guckt ja auch verdächtig ein Schließfach und so und er fixiert die Leute ja am Anfang auch schon. Und dass er sich das Handy da irgendwie mitnimmt, kann man eher so daraus sehen, dass Con irgendwas Verdächtiges gesehen hat. Aber nicht unbedingt, dass er das Gedächtnis faked. Also man merkt am Anfang schon, dass Con irgendwas Verdächtiges bemerkt. Und auch deswegen das Handy, aber daraus kann man meiner Meinung nach noch nicht schließen. Also hätte ich jetzt nicht draus geschlossen. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es jetzt beim ersten Mal gesehen, dass Conan da etwas auf der Schliche ist, war mir bewusst. Aber dann habe ich mir gedacht, ey, und dann ist er ausgerutscht und jetzt geht alles irgendwie schief und so. Also auch nach der, oder bei der Autofahrt, ja, da habe ich wirklich geglaubt, dass das vielleicht so sein kann, ja, aber nachdem er dann doch ein bisschen, zumindest nachdem er dann hier mit Kondo gesprochen hatte, ja, nachdem er ja die Schlaftablette der Frau gegeben hatte, da war es natürlich dann klar, ja, aber so beim Anfang habe ich wirklich gedacht, hey, cool, ja, wie geht's jetzt weiter, ja, aber es war leider nicht so. Ich habe mir das auch schon wegen Band 76, da der Showdown der Detektive, wo Con ja mit der Frau da mitgeht und dann den Saft und dann mit dem Saft trinkt und wo er dann auch, ja, ich hab den Saft mit dem Schlafmittel gar nicht getrunken und so, das hatte ich natürlich auch im Hinterkopf und deswegen hätte ich das von Anfang an, ich glaube, ich hätte es auch von Anfang an nicht wirklich geglaubt, dass er wirklich das Gedächtnis verloren hat, weil das war in der Vergangenheit, wir hatten den Shinichi-Fall angesprochen, wo es auch alles ein Trick war mit Gedächtnis verloren, dann der andere Entführungsfall, wo Con es auch nur gespielt hat, ich glaube, zwischen diesen beiden Sachen hätte ich mir auch so gedacht, ja, irgendwas ist doch da wieder der Clou. Ist ja auch schwer zu verkaufen dann in der Gesamthandlung dann, dass er das verloren hat. Ich meine, es ist zwar ein Filler im weitesten Sinne, aber es muss ja trotzdem irgendwie in den Gesamtkontext reinpassen, wenn Con auf einmal sein ganzes Gedächtnis verliert. Ja, wäre halt blöd, ne? Von daher. Aber wenn er sich was einsteckt am Anfang und dann danach direkt ausrutscht, also das kann ja nicht alles Zufall sein, sag ich mal. Da wird er sich ja absichtlich irgendwas. Das kann schon. Aber vielleicht denken einige so und einige denken so. Das sind halt die verschiedenen Ebenen, die er in Japan noch hat. In Japan kann ich mir das auch vorstellen, weil ich habe ja vorhin von der Handlung erzählt, wo der Kondo halt wirklich das Gedächtnis verliert beim Ausrutschen. Und dass der japanische Zuschauer dann auch denkt, ach so, das ist jetzt passiert es also zu Conan. Jetzt passiert Conan das auch. Und so, aber dann ist es halt. Da der Twist, vielleicht war das bei den Japanern auch so, ich weiß halt nicht, wie groß jetzt die Überschneidung ist. Das war ein erfolgreicher Film, auch in den Kinokassen so, aber wie groß jetzt die Schnittmenge zwischen den beiden, zwischen den Con-Anime-Zuschauern ist und die Leute, die Key of Life gesehen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das liegt jetzt auch nicht nur am Audiokommentar oder so, aber ich bin ehrlich gesagt bei der ganzen Handlung schon so leicht geistig abgedriftet, ehrlich gesagt. Dass ich das so, ja, zur Kenntnis nehme, aber... Ah. Ja. Also ich finde es auch teilweise ein bisschen zu sehr gestreckt, muss ich dann sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber... Ja, ich fand es schon wieder, jetzt mit diesen Sinnsprüngen, keine Ahnung, der Professor ist jetzt mal wieder aufgetaucht, ist mal wieder Thema geworden vorhin. Da denke ich mir so, es ist alles irgendwie so unstrukturiert. Und jetzt springen wir nochmal zu Kamen-Jaiba Fest wieder zurück. Wieder Zeitsprung, oder? Sind das auch Zeitsprünge, ja, ne? Das lief ja schon, das hat man ja schon gesehen. Und jetzt müsste auch gleich Ranma wieder auftauchen. Ach so, ja, jetzt haben sie erklärt, dass er eben Kondo mit dem Sakurai die Plätze getauscht hat. Lustig wäre es ja gewesen, wenn sie vielleicht die Zeitsprünge so gemacht hätten, dass möglichst lange unklar ist, dass Conan wirklich das Gedächtnis verloren hat und erst am Ende durch gezielte Rückblenden dann nochmal klar wird, dass er überhaupt wirklich, dass es alles gefaked war. Das wäre auch interessant gewesen. So wie bei der Sechste Sinn. Ja, ich glaube, das wäre zu anspruchsvoll gewesen, muss ich sagen. Hätte ich mir halt sehr schwierig vorgestellt, weil er muss ja alles irgendwas machen und handeln und keine Ahnung, und du siehst dann irgendwie nur einen verwirrten Conan. Ja, okay. Jetzt sind wir wieder in der Szene hier. Ja, jetzt kommen halt nach und nach diese ganzen verschiedenen Sichtpunkte und Handlungsstränge zusammen, ja. Heißt auch, dass wir uns dann dementsprechend so auch langsam dem Ende dann auch nähern. Wird auch langsam Zeit, muss ich dann noch ehrlicherweise sagen. Ich will doch nicht die ganze Zeit über die Zeit- und Sinnsprünge herziehen, aber das wird dann doch mit der Dauer wirklich ein bisschen zu viel. Mir gefällt's auch nicht. Es ist eine ganz nette Idee und so, und mit verschiedenen Ebenen, und dann kommen Ereignisse, dann wird zurückgeblickt, und dann haben die Ereignisse einen anderen Dreh, weil man mehr weiß und es auch ein bisschen mehr gezeigt wird aus einer anderen Perspektive. Was wir ja auch dann später hatten im Manga, in Band 87 mit dem Kindergartenfall, wo es ja auch so ein bisschen war. Aber da war es halt gut. Hier ist es so. Da waren es halt nur vier Kapitel und relativ wenig, und hier sind 90 Minuten und drei verschiedene Handlungsebenen gefühlt und Zeitebenen. Sind es drei? Ich kann nicht mitzählen. Das ist zwei, ich habe jetzt einfach nur eine Zahl, also ungefähr. Gefühlt noch mehr, aber drei reichen eigentlich schon. Vor allem habe ich auch das Gefühl, dass man so schnell hin und her springt, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, in welchem Abschnitt wir jetzt genau sind. Wer jetzt die Enter-Taste drückt und so weiter, verfließt dann mittlerweile alles schon mit den ganzen Zeitsprüngen. Oder denke ich nur, dass da Zeitsprünge sind, aber sind da gar keine, weil die das ja auch nicht wirklich ankündigen. Doch, das mit dem Kamerastativ und der Enter-Taste hatten wir ja schon. Aber da wurde halt jetzt nicht das, wo er hinterher panisch was anderes explodiert ist, als das, was er gedacht hatte. Übrigens, die Szene mit dem Kamerastativ, wo Albera jemanden den niederschlagen wollte und dann für den aufgefallen wird, erinnert mich an den Filler-Fall, wo jemanden erschlagen wollte mit so einem Eisenrohr und dann beim Schlag und das Eisenrohr dann am Türrahmen sich verhakt hat. Ja, echt mal, wo ist Shinichi? Massenpanik. Ja. Aber finde ich gut, dass es erstmal so einen kleinen Moment braucht, dass sie nicht sofort rennen, wenn ein kleiner Junge ruft, hier ist eine Bombe. Ah, da konnten sie gerade nicht Lauf animieren, deswegen hat man einfach Standbilder mit ein paar Geschwindigkeitslinien gezeigt. Aber immerhin kommt die beste Szene des Specials, kommt ja noch. Da bin ich mal gespannt. Welche du da hast. Ja, für mich ist es das Ending. Ach nee, Entschuldigung. das war doch zu gemein. Maikuraki, Mutakina Hart mit schönem Echo. War das Ending? War das nicht Dynamite? Oder kam... Bin ich jetzt... Okay, kann auch sein. Nee, stimmt. Oder war es Dynamite? Ich komme bei manchen Maikuraki-Liedern immer durcheinander. Ich glaube, es ist wieder zweimal was gespielt am Ende. Und das zweite war, glaube ich, Dynamite. Dann dachte ich, das erste wäre auch Dynamite. Aber es kann natürlich auch dieses, was du gerade sagtest, Mutter Kinder hart. Kann auch gewesen sein. Also muss ich am Ende nochmal hinhören. Oder wir alle. Hä, der Professor. Auch mal da. Na, zum Glück haben sich die Detective Boys heute halt mal ein bisschen zurückgehalten. Stimmt. Ja, dafür, dass sie im Intro noch so groß angekündigt wurden, als das sind jetzt meine neuen Freunde hier, die drei. bisschen wenig, ne? Ich glaube, da haben die auch einfach nur ein altes Filmintro recycelt. Ich glaube, das haben sie wahrscheinlich gar nicht extra angepasst. Ja, kann gut sein. Aus dem Japanischen. Einfach. Saßen die da bei Premiere und dachten sich so, puh, holen wir dafür nochmal die Synchronsprecher ins Studio. Ah, ich hab doch hier noch die alten Dateien. Einfach mal in die Spur reinziehen. So, fertig. Oder vielleicht auch, uns fehlen noch 4 Minuten. Ach, packen wir das Intro nochmal komplett aus dem Film rein. Das haben wir schon. Oh, ein schönes Klapphandy. Die Frau hat sich auch nicht gefragt, warum sie ohnmächtig geworden ist. Als Ei, sie jetzt sie hat ja mit der Uhr ausgeschaltet und jetzt okay, es hat alles passiert. War was? Ich habe so gut geträumt. Ja. Das ist der ultimative Twist. Die Frau leidet bereits an Narkolepsie und hinterfragt das nicht mehr. Ein narkoleptischer Anfall. Ach, kein Problem. Bin ich die 100 Meter Auto hier gefahren? Oh, ja. Stimmt, das Auto war ja ganz woanders dann plötzlich. Ja. Aber kennt ihr das, wenn ihr so eine bekannte Strecke fahrt, dann fahrt ihr die irgendwann quasi im Rausch, sage ich mal, ohne dann noch zu merken, dass ihr plötzlich die wirklich gefahren seid und am Ende dann ankommt? Jeden Tag zur Arbeit. Genau, so in etwa. Das habe ich auch super auf dem Bus, wenn ich eine Strecke fahre, die ich immer fahre. Weil ich habe da meist irgendwie immer ein Buch. Und manchmal gucke ich dann panisch auf, wo bin ich? Ach so, ja, hier. Und dann wieder runter. So, jetzt kommen wir langsam in die finale Viertelstunde. Nicht die Viertelstunde der Stille, aber... Plötzlich sind es auch nur noch 17 Minuten, bis wir mal zum Punkt kommen müssen. Na, immerhin einer versteht's. Oh, der schielt aber auch ein bisschen gerade. Lauf! Oh, war Wermut da? Ach ja, richtig. Ei hat mein ganzes Equipment geklaut. Das geschieht dir recht. Das wäre auch geil, wenn Conny jetzt halt einfach reingeht und jetzt hier einfach nur irgendwie die Uhr von einem und sie dann einfach da liegen lässt. Geht er erst wieder raus, dann denkt er sich, ach Moment, Gegenmittel. Warum hat er eigentlich so ein langes Kabel da von seinem Kopfhörer da? Ist das heutzutage nicht Bluetooth und sonst was alles? Naja. Schieß, dann ist die Serie endlich vorbei. Schönes Ende von Detective Conan mit dem TV-Special. Nein. Vorsichtig, das ist mein Handy. Ja, was eine Erkenntnis. Er sammelt die. Er ist Handysammler, ne? So sieht mein Handyverkäufer auch aus. Sehr fragwürdig. Was sollst du mal fragen, wo er die her hat? Mach ich demnächst. Und hier, das ist übrigens meiner Meinung nach die beste Szene im ganzen Special. So, und das war jetzt wohl für mich persönlich die enttäuschendste Szene im ganzen Special. So leicht kann man auch Probleme lösen, ja. Ah ja, Rand ist halt sauer. Ja, durchgehend, die Rage, voll im Rage-Modus, ja, die macht einfach alles nieder. Das ist wie in London, wo sie sagen, ah, Schienich, was machen wir jetzt? Im Moment laufen wir erst mal weg. Ja, genau. Sehr schön. Oh, Ran ist sauer. Was tun wir jetzt? Weglaufen? Godzilla, was hast du gesehen? Boah. Also ich, wir sind jetzt so in der Phase, wo ich mir echt denke, jetzt zu Ende endlich. Jetzt schielt er wieder, ja? Ich muss aber auch sagen, also vielleicht finden auch ein bisschen die witzigen Kogoro-Momente. Ich meine, mit Yoko Okino am Anfang, das war ganz lustig. Wir hatten ja ein bisschen der Sakurai, der sagt so, hey, ich habe hier gar nichts mit zu tun. Hä, was ist denn mit Juno? Ah, mein Handy. Ja, toll. Ja, okay. Die drei witzigen. Also ich meine, Kogoro ist ja auch nicht witzig. Was? Ist so ein bisschen er hat immer seine Running Gags halt, die halt lustig sind. So Yoko Okino, Höhenangst. Höhenangst in den Filmen. Hätte man ja auch locker machen können, irgendwas Lustiges. Nee, obwohl Höhenangst hatte er ja nicht. Er hat ja schön aus dem Stock vom Balkon runter drauf gelehnt und die Zigarette geraucht am Anfang, wo er da. Da hat er auch schön vom Balkon weggeguckt. Also da hat er auf einmal keine. Also im Glanzmoment, als er das Zimmer oder das Apartment entdeckt hat. Ermittelt, er hat es ermittelt. Ein weiterer Raum? Ich finde es aber gut, dass wir den Sakurai-Typen, den nehmen wir jetzt ab jetzt immer nur noch den Hey, mein Handy-Typ. Das ist ein einziger erinnerungswürdiger Satz in diesem ganzen Special ist. Mit dem Super Mario-Anhänger. Wie heißt das nochmal? Nihurika. Wo der irgendwie der Premier, der Minister davon ist. Ah, von der Präfektur, ne? Ja, ich fand sehe ich gerade lustig, wie die Dolmetscherin Lippenbewegung gemacht hat und irgendwie kam da nichts mehr rum. Stimmt, Moment mal. Vielleicht habe ich auch gestern zu sehr abgedriftet, aber inwiefern ist das noch mit der Golfszene vom Anfang alles zu tun? Ja, da sprichst du was an, du. Das ist natürlich. Oh, das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, ich habe dieses Special immer noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Wir sollen uns nochmal gucken, um die Golfszene nochmal in den Gesamtkontext einordnen zu können. Also, ich weiß es auch echt nicht. Also, gar nicht. Nein, Sekunde, Moment. Ich möchte jetzt nicht ja so weit vorgreifen, ja. Aber war es denn nicht so, dass Kondo eigentlich der eigentliche, also nicht Auftraggeber, aber derjenige sein sollte, der diesen ganzen Auftrag hätte ausführen sollen. Ach so, ja. Wisst ihr noch? Ja. Weil er hat ja jetzt dieses Zimmer durch diese Spionage hier entdeckt. Also er erklärt es ja jetzt gerade, ne? Stimmt eigentlich, ja. Und dann ging ja dann, wie jetzt auch gleich passiert, dieses Telefon und er gab sich als Kondo aus. Und das, diese Menschen, glaube ich, auf diesem Golfplatz, also ich bin mal der Meinung, dass die Auftraggeber waren. Dafür. Gleich am Anfang schon mal enthüllt, als allererstes. Ja, kann gut sein. Oder dass ja auch mit der Sprache eine Ausgedachte so quasi ist. Oder was auch immer die Nihurika auch immer sprechen. Naja, aber in welcher Beziehung jetzt diese Golfspieler und dieser Premierminister stehen, das ist mir jetzt ehrlich gesagt noch so ein Rätsel. Vermutlich politische Gegner irgendwie. Politische Gegner, Ja, oder irgendwelche reichen Firmenchefs, die spielen immer gegeneinander. Verdammt. Besseres Handicap, oder er was? Er hat mein Handicap geschlagen. Dafür bringe ich ihn um. Dafür bringe ich ihn um, vor allem. Was es bei der Gefahr nicht alles schon für Mordgründe gibt, aber ich glaube, der zählt nicht dazu. Und Kondo, wenn sie die Premierminister sehen und ihnen die Waffe ins Gesicht halten, bevor sie abdrücken, sagen sie sind abgewählt. Das muss ich machen, das ist ein Teil des Auftrags? Ja. Lieber ein Ausweis in die Hand als eine Waffe, wenn man einen Raum stürmt. Stimmt natürlich. Bisschen blöd ist er schon. Ich weiß jetzt gar nicht, diesen Polizeikommissar, kennt ihr den? Oder ist das jetzt auch wieder nur eine für das TV-Special erfundene Figur? Also ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Sieht aus wie so ein 0815 Kommissar, muss ich ehrlich sagen. Weil ich hätte doch eigentlich gedacht, dass es doch auch in dem Zuständigkeitsbereich von Inspektor Maigret eigentlich... Das ist mir auch gerade, als die reingestürmt sind in die Polizei. Das stimmt, die reguläre Detektivkornpolizei ist komplett abwesend. Ich glaube, einer davon ist ein Polizeiinspektor aus dem Filler-Fall, der mal mit Yuho Miso gearbeitet hat. Aber sonst, also es sind halt nicht die. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht außerhalb, ne? Wir sind ja immer noch hier in Tokio. Ja. Ja. Und das wäre ja eigentlich. Ich glaube, das sind so zwei. Ich glaube, der auch gerade seine Marke gezeigt hat, ist, glaube ich, einer aus irgendeinem anderen Filler-Fall auch, glaube ich. Mit welchem Yuko Miso denn? Sango. Ah, okay. Aber auch ein bisschen komisch, oder nicht blöd, aber komisch, dass die Polizisten nicht dabei sind. So Megure, Takagi, ja, ist mir auch Sato, aufgefallen. Detective Atomi, Boys, Chiba, Hemale. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen, weil man hat ja gesehen, ne, die Polizei war jetzt generell so ein bisschen in einer passiven Rolle und ist eigentlich nur eingeschritten aufgrund von, ja. Ja, aber hättest du halt Megure und Takagi hinpacken können, dann hätte es auch gereicht. Aber jetzt solche Unbekannten. Ja, ich meine, die haben ja auch ein bisschen was im Köpfchen, ja. Die kommen ja nicht einfach nur so auf die Bühne, nur weil jetzt gerade angerufen worden sind und machen die restliche Zeit gar nichts. Ja, war ein Film aber auch teilweise schon so. Mein Film 19. Vor allen Dingen die, auch nur vier die Sätze Interaktion oder so. Mit der Polizei war ja jetzt auch gar nicht so vorhanden, ne? Es ist ja wie vorhin erwähnt, ne, diese verschiedenen Ebenen von Personen, von Einblicken, das hat ja eigentlich schon fast das ganze Special eingenommen, ja. Um die verschiedenen Perspektiven klarzustellen. Was mir jetzt auch gerade bewusst wird, Wukong sagt, sie sind eben der legendäre Kondo. Der Typ ist halt schon ein Auftragskiller, ne? Dass Con damit auch überhaupt keine Probleme hat. Weil er hat die Leute doch immer in Sicherheit gebracht. Der hat ihn nie jemanden umgebracht. Er hat ihn nur verschwinden lassen. Ja, trotzdem. Aber das weiß Con zu dem Zeitpunkt ja eigentlich nicht, oder? Von daher. Nö. Vielleicht gab es noch einen Zeitpunkt, wo er ihm das erklärt hat. Naja, vielleicht hat er es ja auch schon verstanden, als Kondo ja herausgefunden hat, dass Conan ja nicht in der Verfassung ist, in der er vorgibt zu sein, auch wie er zum Beispiel die Tablette nicht genommen hat, da hätte er ihn ja eigentlich direkt schon verpfeifen können, hat er aber nicht getan. Ja, dass er da vielleicht auch schon Vertrauen in Kondo gesetzt hat. So. Sieht vielleicht nach Ende aus. Nee, das ist Mutikina Hard. Based on the original graphic novel. Aha. Ja, das steht auch immer bei den Filmen. Deutsche Synchronsprecher. Ja, auch mal wichtig. Und die Credits sind durch. Aber das ging ja schnell. Das finde ich auch irgendwie so ein bisschen blöd hier. Was denn? Dass hier die Bilder eingeblendet werden. Also ich bin mir sicher, in den schwarzen Balken, die da sind, waren die Originalsprecher eingeblendet. Hm. Ich dachte jetzt schon, die hätten kein Geld mehr für Animation gehabt. Haben jetzt einfach nur Bilder genommen. Also ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich würde mal schätzen, im japanischen Original waren dann einfach die Sprechernamen und die Rollennamen. Erscheint sinnvoll. So, plötzlich was war das für ein Hardcut gerade? Was war denn das für ein Hardcut von der Musik? Jetzt ist sie mal nicht aggressiv, die ran. Oh, gerade sage ich total verpeilt. Ah, je. Yeah. Koko. Oh, je. Yeah. Ja, und jetzt ist es Dynamite, richtig. Ja, guck mal, habe ich mich doch nicht vertan. Stand auch im Abspann nochmal drin, ja. Ja. Wir hatten beide recht, Lasse. Oh. Oh, das ist doch schön. Schönes Ende hier. Und da haben sich jetzt Leute beschwert, dass hier das ja. Ending ein bisschen hallig klingt in der deutschen Version. Das stimmt. Boah, naja. Doch, irgendwie die Stimme klingt so ein bisschen. Es klingt wie so eine Live-Version. Es ist keine Live-Version, nee, aber es klingt so wie eine. Wo der Ton halt nicht aber perfekt ist. Aber ich sag mal, der Ton ist, also ist jetzt, ich hätte es mir richtig blechern vorgestellt und so ist es jetzt. Oh, doch, jetzt beim, schlimm, doch, oder? Doch beim Refrain. Ja, das war, da war, da ist schon irgendwas schiefgelaufen, das stimmt. Ja, das wahrscheinlich im Synchronstudio hat da jemand noch das, den Hall drin gehabt oder so als Effekt. Naja, aber nur für die einen, für so ein bisschen was vom Ending. Naja, keine Ahnung. Ach ja, richtig. Jetzt kommt ja auch der Con-XI-Moment. Weil das war super nötig noch am Ende. Und guck zurück und werd leicht rot. Toll. Gott sei Dank haben wir die Con-XI-Fans in der Anime, in dem Anime-Produktionsteam. Ich fand's gut. Gut, dann sind wir auch durch mit dem heutigen TV-Special, das Verschwinden des Conan Edogawa. Die zwei schlimmsten Tage seines Lebens. Ich weiß nicht, ob es zwei Tage waren, das waren ein bisschen viele Zeitsprünge. Aber ich fand es insgesamt doch, ja, ganz ordentlich. Hatte seine Höhen und Tiefen, wenn auch die Tiefen meiner Meinung nach ein bisschen stärker sind. Insgesamt aber doch, ja, anschaubar. Ich würde allerdings empfehlen, das nicht als erstes zu schauen, wenn man noch gar nichts mit Detective Conan zu tun hatte. Dafür ist es vielleicht ein bisschen, ja, zu schwach geworden insgesamt. Da doch lieber die Filme bevorzugen, würde ich so sagen. Und was man auch nicht machen sollte, das Special einfach mal anschauen, wenn man halt nebenbei irgendwas gucken möchte oder so. Man muss sich halt wirklich schon ganz auf das Special konzentrieren und um alles mitzubekommen, sonst hängt man spätestens nach der Hälfte irgendwo fest und versteht nichts mehr, muss von vorne nochmal gucken. Also, ja, zum nebenbei gucken ist das nichts. Da lieber eine andere Filler-Episode anschauen oder auch einen Film einwerfen, den man schon kennt. Ja, insgesamt würde ich sagen, um bei der Bewertung zu bleiben, ich gebe einfach mal 2 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ja, bin ich bei 2 von 5 bin ich auch dabei. Ich habe es ja mittendrin gesagt, ich finde es zäh. Ich drifte geistig schnell ab, weil mir das alles, ja, ich finde es auch nicht so interessant alles. Also diese ganze Handlung, na, also ich sag mal so. Also es ist jetzt nicht super schlecht. Es ist jetzt nichts, wofür ich bereue, Geld ausgegeben zu haben. Aber ich glaube, das werde ich mir so schnell nicht nochmal angucken. Da gucke ich lieber nochmal alle anderen Filme vorher. Und wenn ich dann denke, ach ja, na, kann ich nochmal das TV-Special angucken, da werde ich es wahrscheinlich in einer halben Stunde abschalten, weil es mich wieder nervt. Ja. Nein, doch eher 1,5 von 5, oder? Ja, egal. Ja, dann. Bah. Komm, 2! Oh. Ja, da darf ich mich jetzt mehr oder weniger anschließen, obwohl ich hier bei ein Abzeichen wohl noch draufpacke. Ich muss ganz ehrlich sagen, man muss sich bewusst sein, dass wir hier bei einem TV-Special sind. Ja, wir sind hier bei einem Kinofilm oder ähnlichem. Ich muss sagen, es war ein solider Fall. Ja, wenn man im Vergleich sieht, dass es eine Menge Filler-Episoden gibt, die durchaus noch weiter unten im Keller sind als jetzt dieses hier. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt keinen riesengroßen Terrorakt, ja, wir haben keine groß angelegte, übergreifende Ermittlungen mit FBI und örtlicher Polizei und wir haben auch keine riesengroße Love-Story, ja. Aber ein großer Terrorakt war das doch schon, im Prinzip. Sie haben ja auch die Apartments gesprengt. Wenn man jetzt im Vergleich jetzt zu den von den Filmen ausgeht, ja, finde ich, dass das doch schon eher ein bisschen eingedämmt ist, ja. Natürlich, du hast hier deine Extreme, ja, aber so wie in den Kinofilmen, dass jetzt irgendwelche Stadien in die Luft gesprengt werden oder ähnliches, muss ich ehrlich sagen, war es jetzt nicht. Von daher würde ich jetzt hier diesem Film auf jeden Fall hier diese 2,5 oder 3 Abzeichen doch geben. Ja, bei mir sieht's ähnlich aus. Also es kommt immer, denke ich, darauf an, was für einen Maßstab man nimmt. Also ich denke mal, für eine Filler-Folge, so wie sie im TV halt laufen, war es auf jeden Fall eine bessere und an den Film kommt es halt nicht ran. Und da muss man vielleicht, glaube ich, irgendwo das Mittelmaß finden, weil ich meine, beim ersten Gucken fand ich es damals gar nicht so schlecht und man ist dann doch 90 Minuten unterhalten. Ja, man, also ich würde es jetzt nicht so wie Lasse sagen, nach 30 Minuten kann ich mir nicht mehr angucken, würde abschalten. Also so schlimm finde ich es nicht. Trotzdem, also eigentlich würde ich 3 von 5 geben, aber für die schlechten CGI-Effekte vom Fußball am Anfang muss ich dann auch noch Punkt abziehen. Einen gecrashten VW-Käfer und dann nur 2 von 5. Aber das kommt, wie gesagt, darauf an, was man für einen Wertungsmaßstab nimmt, ob man von einem Filler oder ob man von dem Film ausgeht. Deswegen ist es wirklich schwer zu sagen. Aber wie gesagt, 90 Minuten unterhalten gewesen. Ja, aber ich finde, es wird ja als Film verkauft, sozusagen für den gleichen Preis. Und ja, von daher muss man hier wahrscheinlich die Filmmaßstäbe auch anlegen. Würde ich jedenfalls so tun. Also ich würde nicht die Filmmaßstäbe anlegen, aber ich würde schon sagen, dass ich an ein 90-minütiges TV-Special, was zum 20. Jubiläum des Mangas produziert wurde und halt so an Weihnachten lief und separat verkauft wird und so, würde ich schon nicht unbedingt so hohe Maßstäbe wie einen Kinofilm, klar, aber doch höhere Ansprüche als eine durchschnittliche Filler-Folge, die 20 Minuten geht und wöchentlich produziert werden muss, legen. Weil die ja im Prinzip das ganze Jahr dran gearbeitet haben, 2014, und am Ende es ausgestrahlt haben. Also so ein Ding, das, also einen höheren Anspruch als eine Filler-Episode hatte ich jetzt schon. Ja, aber daran. Das wurde meiner Meinung nach auch erfüllt, der höhere Anspruch von der Filler-Episode. Es war besser als eine Filler-Episode, aber ich habe halt auch mehr erwartet als eine Filler-Episode. Das stimmt. Für die 20 Euro oder was? Oder meinetwegen 3 bis 8 Euro bei Anime on Demand? Ja, dann bin ich ja mit meiner Bewertung 2 von 5. Na, ich meine, im Prinzip liegen wir alle im selben Bereich. Es hat jetzt keiner von uns gesagt, 5 von 5 bestes Special. Na gut, dann sind wir am Ende des heutigen Audiokommentars angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß, konntet den Film gemeinsam mit uns genießen. Ich verweise noch auf unsere anderen Audiokommentare, die wir schon gemacht haben. Hatte ich ja schon erwähnt, zu Magic Kaito Kid the Phantom Thief haben wir alle 12 Episoden schon als Audiokommentar veröffentlicht und auch zu Film 14, 15, 16, 17, 18 und 19 gibt's Audiokommentare. Die könnt ihr euch bei uns auf connenews.org anhören. Und damit bin ich auch schon bei den Verweisen angekommen. Conanforum.org, Conanwiki.org ist unser Wiki, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews und bei iTunes sind wir auch zu finden. Dort könnt ihr uns als Conancast kostenlos abonnieren, da verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.